Wir sind die Trenchen verloren, die Fanat, die Kanonen. Wir saufen jede Fächer leer, wir rauchen alles auf unserer Ehr. Wir reiten wieder Blitz an den Rhein heran, und bleiben bis zum letzten Mann. Wir sind die Trenchen verloren, die Fanat, die Fanat. Wir saufen jede Fächer leer, wir rauchen.